Die Welt aus der Sicht eines Kindes. Rani Masalha hat in Girafada für den palästinensisch-israelischen Konflikt ein wundervolles Bild gefunden. Ziad lebt mit seinem Vater, Tierarzt, im letzten Zoo von Palästina, an der Mauer im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Westjordanland. Der 10-Jährige liebt Giraffen, vor allem Brownie und Rita, das Pärchen im Zoo. Giraffen haben unheimlich viel Kraft. Sie können sogar einen Löwen im Kampf töten. Du Lügner! Lügen sind viel stärker als Giraffen! Dass seine Mitschüler Ziad für einen Spinner halten, ist ihm egal. Doch Brownie stirbt bei einem israelischen Luftangriff. Rita hört auf zu fressen. Nun ringt der Junge seinem Vater das Versprechen ab, für Rita einen neuen Gefährten zu finden. Den aber gibt es nur im Zoo hinter der Mauer in Israel. Und hier sind die Papiere. In dem ein Freund von Ziads Vater arbeitet. Der Passierschein für eine Giraffe. Hierher nach Israel. Dieser Freund aber glaubt seinen Ohren nicht zu trauen. Wir haben vor, eine Giraffe aus deinem Zoo nach Qalqilya zu entführen. Ja klar, das soll ein Witz sein, oder? Nein, kein Witz. Vom Westjordanland nach Israel und zurück mit einer Giraffe. Girafada ist ein Roadmovie. Durch ein Land voller Checkpoints, wo jederzeit die Verhaftung droht, wo der Hass überall lauert und gar der Tod. Lassen Sie meinen Jungen! Scheiße! Vorsicht! Rani Masalha lädt seine düstere Erzählung am Ende allerdings mit magischem Realismus auf, wenn Romeo, der aus Israel entführte Giraffenbulle, wie unberührt von dem Absurden, das die Menschen da unten treiben, durch eine Lücke in der Grenzmauer schreitet. Richtung Zoo zu seiner neuen Gefährtin. Der Blick auf die Menschen aus der Sicht einer Giraffe. Ein wundersames Bild als Kontrapunkt zu dieser brutalen Welt, in der diese Geschichte spielt. Girafada von Rani Masalha. Traurig, wunderschön, herausragend. Die Welt als Albtraum, dunkel, abgründig. Lost River. Regiedebüt des Schauspielers Ryan Gosling. In den Hauptrollen Mad Men-Darstellerin Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Eva Mendes und Ben Mendelsohn als zwielichtiger Banker. Er macht der Frau, die die Hauskredite nicht mehr zahlen kann, ein Angebot. Sie sind eine sehr schöne Frau. Jeder von uns muss seine Beinchen schwingen. Ich muss auch die Hose runterlassen, obwohl mir das keinen Spaß macht. In Lost River geht es um den Zusammenbruch der Städte, der Zivilisation, der Familien. Die Mutter, ihre beiden Söhne, der eine fast erwachsen, dieser Club für die dunkelsten Fantasien, wo der Bankmann, der natürlich nicht nur Bankmann, sondern schwarzer Engel ist, der Mutter den Job anbot. Nur da reinsteigen und was dann? Es bezahlt die Miete. Ryan Goslings Filmsprache erinnert natürlich an David Lynch, an die verstörende Atmosphäre des Unterbewussten, das die Kinobilder strukturiert. Aber der Albtraum, den Ryan Gosling erzählt, ist quasi eingelegt in die Bilder des zerfallenden Detroit. So bekommt diese flirrend morbide Geschichte einen ganz eigenen Ton zwischen Realität und Wahn. Lost River von Ryan Gosling, mutig, empfehlenswert. Zwei Köche und ein Junge und damit die Sicht auf die Welt durch das Kochen. Du wirst lachen. Ich hab einen Imbisswagen. Du hast den verfluchten Taco-Wagen? Ja. Hat Karl in John Favreaus Komödie Kiss the Cook. Die schlimmsten Momente im Kino sind die, wenn die Schauspieler mitten in der Handlung anfangen zu singen. Der Musical-Albtraum. Es sei denn, der ist so schräg inszeniert wie im Film Kiss the Cook, in dem Regisseur und Hauptdarsteller John Favreau einen Chefkoch spielt, der den Job verliert. Drohen Sie mir jetzt, mich zu feuern? Und aus Trotz mit einem Imbisswagen quer durch die USA fährt, was dank der Twitter-Kompetenz seines kleinen Sohnes, der mitfährt, ich habe ein Foto in deinem Account getweetet, zu einem Geheimtipp wird. Der Chefkoch wird wieder zu sich finden und damit ist Kiss the Cook vorhersehbare Feel-Good-Komödie, naja, mit den zu erwartenden Koch- und Esssequenzen. Bis dann der Imbisswagen Louisiana verlässt, on the road. Und dann mischt sich da dieser schräg erdige Brass-Sound in die Bilder. Langsam erkennen wir den Marvin Gaye-Klassiker Sexual Healing. Karl auf dem Fahrersitz, Co-Koch Martin hinten stehend, John Favreau und John Leguizamo. Sie fangen an zu singen, immer schräger, immer lebenslustiger, immer durchgeknallter. Und der kleine Percy schüttelt grinsend den Kopf. Nur für diese eine Szene muss man diesen Film sehen. So ist das manchmal im Kino. Diese unfassbare Sexual Healing Version stammt von der Hot 8 Brass Band. Diese Musiker aus New Orleans blasen einem mit ihren Bläsern die Birne weg. Kiss the Cook von John Favreau. Bis zu dieser schrägen Szene vorhersehbar. Aber dann...